Ein Kind wurde geboren, der erste Schrei durchdringt die Nacht. Überglückliche Eltern, das kleine Wunder ist nun vollbracht. Da liegst du nun, du Menschenkind, den ersten Kampf hast du gewonnen. Und dein Weinen verhallt leis im Wind. Wir werden immer für dich sorgen, wir werden immer bei dir sein. Beschützen dich, vergehen die Sorgen, ob groß oder klein. Du kannst immer auf uns bauen, du kannst uns ewig vertrauen. Wir helfen dir, was auch geschieht, du dich bei uns in Sicherheit wiegst. Deine Schwestern, dein Bruder, warten sehnsüchtig zu Haus. Ja, da kommt ja Mama und packt das Bündel zaghaft aus. Bestaunen dich, wie klein du bist, und gucken kannst du auch. Sieh doch die kleinen Finger und der süße Cola-Bauch. Wir werden immer für dich sorgen, wir werden immer bei dir sein. Beschützen dich, vergehen die Sorgen, ob groß oder klein. Du kannst immer auf uns bauen, du kannst uns ewig vertrauen. Wir helfen dir, was auch geschieht, du dich bei uns in Sicherheit wiegst. Dein erstes Wort ist niemals Papa, den ersten Schritt läufst du zu Mama. Doch dieses morgendliche Kuscheln mit dir ist einfach wunderbar. Dein Geruch, dein Lächeln, der Glitzer in deinem Blick. Du willst die Welt ganz schnell begreifen, doch oft fällst du in sie zurück. Wir werden immer für dich sorgen, wir werden immer bei dir sein. Beschützen dich, vergehen die Sorgen, ob groß oder klein. Du kannst immer auf uns bauen, du kannst uns ewig vertrauen. Wir helfen dir, was auch geschieht, du dich bei uns in Sicherheit wiegst. Werde dich auf Händen tragen und meine Schultern tun es auch. Werde dir die Welt erklären, warum zum Beispiel geht die Sonne auf. Warum gibt es das Meer und warum sind die Blätter grün? Warum gibt es eigentlich noch Menschen, Papa, die deine Ideale nicht verstehen? Ich werde dir alles erklären, keine Frage lass ich aus. Werde immer für dich sorgen und beschützen werde ich dich auch. Du kannst immer auf mich bauen und du kannst mir einfach blind vertrauen. Ich helfe dir, was auch geschieht, du dich bei mir in Sicherheit wiegst. Wenn ein Kind wurde geboren, der erste Schrei durchdringt die Nacht. Überglückliche Eltern, das kleine Wunder ist nun vollbracht. Da liegst du nun, du Menschenkind, den ersten Kampf hast du gewonnen. Und dein Weinen verhallt leis im Wind.